Seitdem er an Bord war, trug er seine Krücke an einem Bindfaden um den Hals, um beide Hände möglichst frei zu haben. Es war wirklich der Mühe wert, ihm zuzusehen, wie er das Fußende seiner Krücke gegen einen Balken stemmte, sich auf diese Weise stützte und, jeder Bewegung des Schiffes nachgebend, seine Kocherei so flink und gewandt besorgte, wie wenn er auf festem Lande gewesen wäre. Noch merkwürdiger war es anzusehen, wie er im schwersten Sturmwetter über Deck ging. Er hatte sich ein paar Tauringe an geeigneten Stellen angebracht, um über die weitesten Zwischenräume hinüberzukommen. Long Johns Ohrringe wurden sie genannt, mit deren Hilfe bewegte er sich von einer Stelle zur anderen, indem er sich bald auf seine Krücke stemmte, bald diese an dem Windfaden hinter sich herschleppte, und das machte er so schnell, wie irgendein anderer Mensch laufen konnte. Trotzdem sprachen einige von den Leuten, die schon früher mit ihm zur See gefahren waren, oftmals davon, wie jammerschade es doch sei, dass der Mann in solchem Zustande sich befinde. »Er ist kein gewöhnlicher Mensch, unser Barbecue«, sagte der Schaluppmeister eines Tages zu mir. »Er hat in seinen jungen Tagen was in der Schule gelernt und kann wie ein Buch sprechen, wenn er gerade Lust hat. Und mutig ist er. Ein Löwe ist nicht zu vergleichen mit Long John. Ich habe gesehen, wie er 4 Mann packte und mit den Köpfen zusammenstieß, und dabei war er unbewaffnet.« Die ganze Mannschaft achtete ihn und gehorchte ihm sogar. Er hatte eine besondere Art, mit jedem zu sprechen und jedem Einzelnen ganz besonders gefällig zu sein. Zu mir war er unablässig freundlich. Er freute sich immer, wenn ich zu ihm in seine Kombüse kam, die er so sauber hielt wie eine neue Schüssel. Die Pfannen hingen blank geputzt an ihren Haken und in der einen Ecke saß sein Papagei in einem Käfig. »Komm mal rein, Hawkins«, sagte er oftmals, »komm und erzähl dir ein bisschen mit John. Bist mir immer willkommen, mein Sohn. Setz dich und hör mal, was es Neues gibt. Hier ist Captain Flint. Ich nenne meinen Papagei Captain Flint nach dem berühmten Seeräuber. Hier ist Captain Flint und prophezeit unserer Reise Erfolg, nicht wahr, Captain?« Und der Papagei schrie dann mit großer Zungenfertigkeit, »Piaster! Piaster! Piaster!« bis John sein Taschentuch über den Käfig warf. »Na, sieh mal«, sagte er dann, »dieser Vogel, der ist vielleicht 200 Jahre alt, Hawkins. Sie leben beinahe ewig. Und wenn einer mehr Ruchlosigkeiten gesehen hat, dann muss das der Teufel selber sein. Der Vogel ist mit England gefahren, mit dem großen Captain England, dem Piraten. Er ist auf Madagaskar gewesen und auf Malabar und in Suriname und Providence und Portobello. Er war dabei, als die gescheiterten Silberschiffe wieder aufgefischt wurden. Da hat er dies Geplapper von den Piastern gelernt. Ist ja wohl kein Wunder. 350.000 waren's, Hawkins. Er war dabei, als der Vizekönig von Indien aus dem Hafen von Goa herausgeholt wurde. Jawohl, das war er. Und wenn du ihn so ansiehst, möchtest du denken, er wäre unschuldig wie ein kleines Kind. Aber du hast Pulver gerochen, nicht wahr, Captain?« »Mach, dass du weiterkommst«, schrie der Papagei. »Ja, er ist ein hübsches Kerlchen«, sagte der Koch und gab ihm ein Stück Zucker aus der Tasche, und dann hackte der Vogel gegen die Stäbe des Käfigs und fluchte dabei so greulich, wie man sich's nicht vorstellen kann. »Tja«, pflegte John dann zu sagen, »man kann kein Pech anfassen und dabei reine Finger behalten, mein Junge. Hier flucht mein armer, alter, unschuldiger Vogel das Blaue vom Himmel herunter und hat dabei keine Ahnung, was er sagt. Darauf kannst du dich verlassen. Er würde ebenso fluchen, wenn er mit einem Kaplan zusammen wäre und würde denken, es sei bloß eine gemütliche Unterhaltung.